Auf dem Teich, dem Regungslosen, weit des Mondes holder Glanz, flechten seine bleichen Rosen, in des Schilfes grünen Kranz, in des Schilfes grünen Kranz. Ein stilles Nachtgebet.